Hast du das Gefühl, dass du aufgrund deiner Behinderung schwerer Frauen kennenlernst, die nicht behindert sind? Sagen wir mal so, ich meine, dieses klassische Kennenlernen in der Disco, das ist schon schwer, das stimmt, weil da ja wirklich viel über den Blickkontakt läuft. Mhm. Und das gibt wirklich dann irgendwann Probleme, weil, ja klar, den kann ich halt nicht herstellen und ich kann mir das halt auch gut vorstellen, dass dann wahrscheinlich auch eine Frau irritiert ist, die mich vielleicht ganz hübsch oder ganz nett findet, mich anschaut und ich diesen Blick nicht erwidere, weil die meint ja wahrscheinlich, der ist völlig teilnahmslos oder ist gerade auf dem Trip oder was weiß ich. Was. Wie lernst du denn die Frauen kennen? Verschieden. Also halt entweder jetzt so über Freunde, die, wenn wir uns jetzt halt so treffen auf Partys oder so, man kommt halt ins Gespräch. Mhm. Ja, oder halt, gut, ich muss dazu sagen, ich mache auch ganz gerne Amateurfunk, bin also auch ein lizenzierter Funkamateur und lerne also auch durch dieses Medium halt Leute kennen, weil die sagen mal, auf der anderen Seite sind die Personen, mit denen ich mich unterhalte, ja erstmal auch blind, die sehen mich ja auch nicht. Ja. Na, und dann werden halt allein schon durch Gespräche viele Vorurteile abgebaut, die eventuell vielleicht aufkommen könnten. Mhm. Gut, aber das ist mir jetzt so direkt noch nicht passiert, also ich habe jetzt noch keine Freundin über einen Amateurfunk kennengelernt. Mhm. Eigentlich immer jetzt in Bezug halt mit anderen Leuten halt, wenn man auf Partys ist oder so. Aber im Klartext, für dich ist es kein Problem? Nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, und du bist ja auch, wenn du sportlich auch so involviert und aktiv bist, kommst du da ja auch mit vielen Leuten zusammen? Ja, gut, also Disco, wie gesagt, ist wirklich ein Problem. Mhm. Also ich sag jetzt mal vielleicht ganz ehrlich, man kriegt vielleicht nicht ganz so schnell jetzt so ein One-Night-Stand ab, wie jetzt vielleicht jemand, der sieht, obwohl das auch kein Problem war. Also das habe ich auch schon gehabt. Mit einer nichtbehinderten Frau? Ja. Ja. Und wie hast du die kennengelernt? Wo hast du die kennengelernt? Die habe ich auch im Prinzip auf einer Fete kennengelernt und weiß nicht, man hat sich dann auch so unterhalten halt nachher und ich habe sie dann nach Hause gebracht und dann kommst du noch mit rein auf ein Glas Cola oder so. Wie sich das dann halt so ergibt. Ne? Genau, ja. Ralf, wenn man, man sagt ja immer, und das ist ja wohl auch so, wenn man beispielsweise blind ist, dass man besonders gut hören kann, besonders empfänglich ist und feinfühlig ist im wahrsten Sinne des Wortes. Kannst du sagen, na, dir fehlt der Vergleich auch, aber das direkte sexuelle Empfinden einen ganz besonderen Stellenwert für dich hat? Nö, kann ich eigentlich nicht sagen, weil man hat ja als Blinder auch gewisse Fantasien irgendwo, wie du schon sagtest, jetzt vielleicht irgendwie durch Gerüche oder so. Also ich meine, klar, das Aussehen einer Frau tönt mich natürlich jetzt nicht irgendwie jetzt irgendwo direkt an, wenn ich jetzt, was weiß ich, ein Mädel sehe oder kennenlerne, ist natürlich das Aussehen nicht das Erste, worauf ich jetzt irgendwie anspringen würde oder so. Was springst du denn an? Wie machst du dich geil? Ja, also Gerüche sind für mich eigentlich sehr wichtig. Wie jetzt jemand riecht, beispielsweise Parfum. Es gibt also Parfumsorten, die ich unheimlich anziehend finde, unheimlich gut finde. Die Stimme, die Hände beispielsweise, wenn man gestreichelt wird oder... Ja, weiß ich nicht. Es kann, mag ja sein, dass ich das vielleicht dann auch noch etwas intensiver empfinde. Ja. Kann gut sein. Aber so für das erste Kennenlernen läuft dein erotisches Empfinden durchaus über Stimme und Gerüche erstmal. Über Stimme, Gerüche. Du kannst sie ja nicht direkt anfassen. Ja, also über Stimme, Gerüche, gut, wenn man sich die Hand gibt und sagt, ach hallo und überhaupt, dann kriegt man natürlich auch schon die Größe der Hände mit oder was weiß ich, so ein bisschen halt, ne? Ja. Und denkt, ah ja, ist ja auch ganz nett. Welche Hände machen dich besonders an? Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Also, ja, einfach, nee, kann ich nicht sagen. Also ich hatte eigentlich auch schon eine Freundin, also meine letzte, die hatte eigentlich eher so, ja, schon eigentlich schlanke Hände, aber halt doch irgendwie nicht ganz so glatt. Und dann hatte ich schon mal eine, die hatte auch glattere Hände, also das kann ich gar nicht sagen. Es kommt immer so auf die Situation an halt. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, für Ralf ist das im Prinzip überhaupt kein besonderes Thema, Sexualität und seine Behinderung. Ganz normal, also ich fahre damit ganz gut, bin damit auch sehr zufrieden und kann eigentlich auch nur alle Behinderten ermutigen, die vielleicht Probleme damit haben, versuchen offen damit umzugehen. Und auch auf Nichtbehinderte zuzugehen, das klappt in der Regel eigentlich schon. Danke für deinen Anruf. Ja, tschüss, Ralf. Bitte, tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Gabi am Telefon und die ist 37. Hallo. Hallo, Gabi. Hallo. Ich sitze im Rollstuhl. Ja. Wie gesagt, bin 37 dieses Jahr. Ich bin erst 36. 36? Ja. Ja. Und was für eine Behinderung hast du, Gabi? Ich bin Spastiker. Ja. Aber nicht so in dem Maße, wie dass ich mit den Händen wackel oder was weiß ich, mit dem halt, wenn ich sehr aufgeregt bin, halt, wie ich halt sehr viel Spastiken und so. Ja. Aber das heißt schon, dass du die Hände nicht ganz normal bewegen kannst? Doch, doch. Das kannst du schon, ja. Ne? Ja. Ja. Also die Spastik bezieht sich auf den unteren Bereich des Körpers. Ja, und die linke Seite halt, aber ja, nicht so stark. Also nicht so, so stark halt nicht. Nur so halt, dass ich halt sehr eingeschränkt bin, mhm, in meiner, wie sagt man, Motorik. In der Motorik, ja. Genau. Du heißt unser Thema Behinderung und Sexualität. Ja. Und du hast dich dazu gemeldet heute Abend. Genau. War schwer genug. Nein, ich bin seit Geburt an behindert. Ja. Und ich habe, bevor ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, habe ich im Heim gelebt. Mhm. Und ich bin eigentlich so ein Typ, der auf die Leute zugeht. Also auch rausgeht. Ja. Und in nicht nur in Diskos, sondern auch in Kneipen geht und so. Ja. Und mal, so du, wo hast du deinen jetzigen Mann kennengelernt? Ja, in der Kneipe. In der Kneipe? Jo. Ja. Ist er auch behindert? Nein. Er ist nicht behindert? Nein. Er ist so normal wie du und jeder andere auch. Ja. Wie habt ihr euch da kennengelernt? Hast du ihn angesprochen? Ach, ich hab mal so nach dem alten Schema ein Taschentuch fallen. Und das hat gleich gewirkt? Ja, es hat halt gewirkt. Außerdem ist es auch so gewesen, dadurch, dass ich im Rollstuhl sitze, kann ich halt auch nicht alleine aufs Klo. Ja. Und da musste ich, es hört sich vielleicht doof an, aber ich muss immer jemanden haben. Ja. Und für mich ist es halt nicht einfach, mir macht das nichts aus, mich mal vom Mann aufs Klo bringen, mhm, zu lassen. Aber dann habe ich ihn halt angesprochen und habe gesagt, macht das dir was aus, mir mal aufs Klo zu helfen? Das ist ja schön. Ja. Und das hat er dann gleich gemacht? Ja. Ja. Er hat gesagt, auch ein Hippie muss mal pipi. Ja, womit er auch recht hat. Mhm. Das war dir dann nicht peinlich? Nö. Obwohl du in dem Moment auch schon ihn interessant fandst als Mann? Ja. Ja. So, und dann hat sich was zwischen euch beiden dann allmählich entwickelt? Ja, ja. Mhm. Na, dann habe ich halt angefangen, im Wohnungsmarkt eine Wohnung nach draußen, ja, zu suchen. Naja, und dann sind wir irgendwann zusammengezogen. Und jetzt hatte ich im letzten Jahr, am 7. Juni, habe ich ihn geheiratet. Ja, war das jetzt dein erster Freund auch gleich? Ja, das war mein richtiger Freund, also Mann, Freund, der mich auch so genommen hat, wie ich bin. Ja. Der mich nicht verändert hat, mhm, und der nicht nur seine Vorteile wollte. Gabi, ich frage dich jetzt, ich meine, das ist bei dem Thema jetzt auch angesagt, ich frage jetzt auch ein paar indiskrete Sachen. Von mir aus. Das gehört nur auch mal dazu. Moment mal. Ja? Okay. Okay, Gesundheit. Nein. Ich bin aufgeregt. Klappt das denn, was man so unter normaler Sexualität versteht zwischen euch beiden? Ja, natürlich. Das geht. Hast du denn ein sexuelles Empfinden? Also Jürgen, ja, das nicht. Nein. Ich kenne Leute, die im Rollstuhl sitzen, die eben das nicht so, was man als normal empfindet, haben. Dann haben sie den falschen Partner. Ah ja. Also das Empfinden ist durchaus normal. Ja. Und auch orgasmusfähig. Ja. Ja, das ja. Das dauert zwar länger oder es ist halt anders, aber es ist halt vielleicht dann auch intensiver. Ja. War das für dich... Also ich weiß nicht, als ihr das erste Mal miteinander geschlafen habt, schon auch eine Überwindung und eine Hemmung? Nein. Ja, falls du darauf hinaus möchtest, ob wir Kondome benutzt haben, ja. Darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ne? Ich dachte nur mal so, ne? Ja, das habt ihr auch gemacht. Ja klar, logisch. Ja, das ist halt zwar, aber warum nicht? Du sagtest gerade, es dauert ein bisschen länger. Ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Kannst du das noch ein bisschen erklären? Naja, dadurch, dass, sagen wir mal, Spastik, hast du schon mal einen Krampf gehabt? Mhm, ja. Ja. So ungefähr, nur ein bisschen stärker musst du dir eine Spastik vorstellen. Ja. Und wenn der Partner, also der Mann, also mein Mann in mir zum Beispiel drin steckt, dann kann es mit meinem Orgasmus passieren, dass ich eine Spastik kriege. Ach so. Ja. Aber das ist nicht schlimm. Da gibt's diesen Trick mit den Nadeln. Verstehst du, was ich meine? Nee, was ist das für ein Trick? Eine Stecknadel oder man kneift mich. Also was heißt die Stecknadel? Wenn du eine Nadel sticht, irgendwo hin. Ja, irgendwo hin. Und dadurch entkrampft sich das dann wieder. Ja, weil ich mich dann so erschrecke, dass der Krampf ist. Ja. Aber der Orgasmus ist halt anders und auch, naja, ich habe das deinem Kollegen am Telefon schon gesagt, dass nicht normale Frau. Ich bin genauso normal wie jede andere auch. Ich kriege genauso einen Orgasmus wie jede andere Frau auch. Nur ich kann halt nicht so, bin halt nicht so gelenkig wie andere Frauen. Ist klar, ja. Dass ich halt... Ist es denn schon mal passiert, dass durch einen Orgasmus ausgelöst du eine Spastik bekommen hast? Eigentlich bis jetzt noch nicht bei anderen Männern, aber bei meinem jetzigen Mann bis jetzt noch nicht. Dieses stelle ich mir dann für den Mann doch sehr schmerzhaft vor, oder? Naja, sagen wir mal, dann wenden die Männer verkehrte Techniken an. Ja. Weil wenn man so miteinander harmoniert wie wir beide, ja, dann kann man auch Spastiken umgehen. Ja. Indem man sehr vorsichtig aufeinander, ja, eingeht und sehr liebevoll. Ja. Und zur allergrößten Not gibt es ja noch die Nadel dann, ne? Ja, oder, ja, oder den Kneifer in den Po oder irgendwo. Ja, so. Ja. Du hast das Gefühl, dass du auch bedingt durch das Glück, dass du so einen netten Mann hast, dass du vollkommen deine Sexualität genießen kannst und ausleben kannst. Eigentlich schon, ja. Ja, und fühlst dich da auch nicht eingeschränkt. Nein. Das hängt dann aber wirklich sehr von dem Partner auch ab, ne? Ja. Von dem sensiblen Einfluss. Aber das muss ich dazu sagen, ich hatte das nicht immer, ne? Ja. Wie viele Männer hattest du vorher? Jürgen. Ich bin kein Lumpomane, ja. Also ein paar waren es schon? Nein, nur zwei, drei Stück. Aber ich muss dazu sagen, die, sagen wir mal so, die waren auf ihr Vorteil hinaus. Ja. Und wenn das dann nicht so funktioniert hat, wie sie wollten, dann gab es ein paar Kinder. Ja. Also die glückliche Sexualität erlebst du erst jetzt mit deinem jetzigen Mann. Ja. Ja. Kannst du eigentlich auch schwanger werden? Nicht mehr. Nicht mehr. Aber das wäre theoretisch möglich gewesen irgendwann. Ja, ja, ja. Nur dann hätte ich vom dritten Monat oder vom vierten Monat aus im Krankenhaus sein müssen, weil mein Becken sehr klein ist. Ja. Und ich war schon mal schwanger. Ich habe dir dazu auch mal einen Fax geschickt. Aber das ist irgendwo verloren gegangen. Vermutlich, ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Ist egal. Auf jeden Fall, dir geht's jetzt gut. Ja. Und du genießt das Leben und die Lust. Genau. Ich danke für deinen Anruf, Gabi. Gerne schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Nadine ist dran, 22. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Nadine. Ja, Behindert und Sexualität. Wie man jetzt eigentlich schon an den zwei Vorrednern merken konnte, sag ich mal, ja, ist es eigentlich wegen der normalen Bevölkerung in Anführungsstrichen überhaupt ein Thema. Weil ich bin also selber auch behindert, sitze seit 12 Jahren im Rollstuhl, ja, also seit meinem 10. Lebensjahr. Was ist da passiert, dass du im Rollstuhl sitzt? Mit 10 Jahren wurde bei mir eine ganz einfache Operation durchgeführt, weil ich einen Klumpfuß und einen Spitzfuß hatte. Mhm. Und das war im Prinzip ein Schönheitsfehler. Ja, und die Operation hat leider ein drogenabhängiger und alkoholabhängiger Arzt durchgeführt und der war halt nicht in der Lage, es richtig auszuführen. Ach du, ist das ein Ärztekunstfehler, ja, was man so sagt? Und dadurch bist du querschnittsgelähmt? Nein, dadurch hatte ich erstmal keine Möglichkeit mehr, das rechte Bein zu belasten oder zu benutzen. Ja. Dann fing ich aber wieder an mit Krankengymnastik, ein Jahr lang. Mhm. Und dann hatte ich aber das Pech, genau als ich wieder anfing mit dem Laufen, hatte ich einen Schlittenunfall mit meinem Lehrer. Und dadurch ist mir dann das linke Knie komplett kaputt gegangen. Ach. Und somit hatte ich dann kein Bein mehr, mit dem ich irgendwas hätte ausgleichen können. Mhm. Und seitdem ist es dann halt Rollstuhl. Und mittlerweile sind halt gerade, also oder bedingt durch den Rollstuhl, sind halt Bandscheibenschäden und Osteoporose, Arthrose, Arthritis. Das ist also jetzt alles dazugekommen. Das ist alles dazugekommen, obwohl du erst 22 bist? Ja. Ja. Und du sitzt jetzt seit 12 Jahren, ne? 12 Jahre. 12 Jahre im Rollstuhl, ja. Also soweit zur Vorgeschichte. Ja. Diese Behinderung, deine Behinderung und das Thema Sexualität, ist das für dich ein Thema? Es ist für mich so viel Thema wie für dich wahrscheinlich auch. Das heißt, es ist ganz normal alles? Ja. Ja? Es ist vollkommen normal. Ich lebe in einer Partnerschaft mit einem nichtbehinderten, ja, Mann. Was ja auch immer von der Bevölkerung gesagt wird, es kann ja wohl nicht sein, dass ein Nichtbehinderter bereit ist, einen Behinderten zu lieben. Mhm. Gibt es irre Vorurteile? Ne? Und ja. Ganz viele werden sagen, dass das überhaupt möglich ist. Ne? Ich sag mal so, ich merke immer wieder, es gibt 3 Vorurteile bzw. 3 Fragen. Die erste Frage ist halt, ja, wie macht ihr das denn bloß, wenn es ums Bett geht? Mhm. Die zweite Frage ist, ja, habt ihr denn überhaupt Gefühle, wenn ihr mit jemandem ins Bett geht? Mhm. Und die dritte ist halt, oder das dritte Vorurteil ist halt, dass Behinderter und Nichtbehinderter, das passt nicht zusammen. Mhm. Das ist natürlich ein ganz dickes Vorurteil, ne, was durch die Jahrzehnte getragen wird und ja, leider Gottes immer noch da ist. Hattest du, wie lange seid ihr jetzt zusammen, ihr beiden? Ich kenne meinen Freund jetzt schon als guten Freund, als Kumpel, sag ich mal, schon 6-7 Jahre. Mhm. Und wir sind jetzt aber erst seit September 96 zusammen. Mhm. Ich frag dich das jetzt aber auch, obwohl du es gerade gesagt hast, diese Fragen kommen immer. Was die Empfindsamkeit angeht, das ist ja für dich dann überhaupt gar kein Problemgebiet, ne? Bei deiner Art der Behinderung. Habe ich überhaupt kein Problem. Ja. Ich sag mal, das ist genau wie bei anderen Frauen auch, wenn man sich unter Druck setzt, gut, dann klappt's halt nicht mit dem Orgasmus. Mhm. Und ich sag mir aber immer, für mich ist nicht das Ziel, in der Sexualität einen Orgasmus zu haben, mhm, sondern für mich ist das Ziel immer, dass ich mit meinem Partner zusammen bin und alles, was sich daraus entwickelt, ist wunderbar. Und wenn es kein Höhepunkt wird, dann kann es aber trotzdem schön sein. Ja gut, das ist, kann jede normale, in Anführungszeichen normale Frau, sagt das auch so, ne? Ja, leider ja nicht. Sonst hätten wahrscheinlich viele Frauen nicht solche Probleme dabei. Ja, ja, genau. Ja. Ist es denn für dich, nun bist du gerade, hast das Glück, du bist in Händen, in guten Händen, hast einen Freund. Ja, sag mal so, gut, ich bin zwar jetzt in guten Händen und trotzdem gibt es aber für mich trotzdem Probleme, die zwar nichts mit meiner Behinderung zu tun haben, aber wo man natürlich auch wieder sieht, dass selbst Behinderte sowas von normal sind, dass sie auf einmal feststellen, dass sie vielleicht doch mehr zum gleichen Geschlecht tendieren, ne? Und von daher... Redest du jetzt von dir selbst? Ja. Aha. Und ich habe das Problem jetzt im Prinzip, sag ich mal, seit, oder vor 6 Jahren habe ich es gemerkt, aber ich versuche halt immer wieder, mich auf, ich sag mal in Anführungsstrichen, auf Männer zu stürzen. Das hast du vor 6 Jahren schon gemerkt? Ja. Und bist dann doch so lange mit deinem Freund zusammen? Ja, ich hab, das ist jetzt halt mein zweiter Freund. Mhm. Und jetzt sag mir bitte, warum du nicht irgendwann mal einen mutigen Schritt gewagt hast nach vorne? Und es auch mal mit Frauen versucht hast? Tja, gute Frage. Die stelle ich mir jetzt leider immer wieder. Und ich bin auch im Moment dabei, dass ich im Prinzip mir überlege, ob es nicht die bessere Lösung ist, wirklich im Prinzip die Beziehung, die ich jetzt habe, obwohl ich wirklich einen tollen Partner habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, macht dir denn die Sexualität mit deinem Partner richtig Spaß? Ja, wie soll ich das sagen? Sagen wir mal so, vom Körper her vielleicht wohl schon, aber vom Kopf her im Prinzip nicht mehr, weil ich denke halt, oder ich sag mal so, ich bin seit genau diesen 6 Jahren im Prinzip in eine Frau verliebt. Ach, du bist verliebt in eine Frau? Ja, und genau, und seitdem weiß ich es halt auch, und diese Frau liebe ich halt immer noch. Mhm. Und das jetzt seit 6 Jahren, und ich kann halt diese Frau nicht vergessen, und immer wenn ich mit ihm zusammen bin, denke ich halt auch daran, dass sie es vielleicht wäre und dass es dann viel schöner wäre. Du hast also dann auch sexuelle Fantasien? Ja. Bezogen auf diese Frau? Weiß die von ihrem Glück? Sie wird ich sag mal, wohl auch nie erfahren, ganz einfach. Alles ist für mich im Prinzip, für mich ist es im Prinzip die perfekte Frau, wie der Partner ja immer eigentlich der perfekte Partner sein sollte. Und für mich ist diese Frau irgendwo so perfekt, dass ich mir sage, na gut, das lassen wir mal. Nadine, ist das jetzt, ich sag mal, die übliche Problematik einer latenten Bisexualität und Angst vor Coming Out und sowas, oder hat diese Angst, das auszuleben, auch irgendetwas mit deiner Behinderung zu tun? Da würde ich wiederum sagen, hat gewiss was mit der Behinderung auch zu tun, ja. Auf jeden Fall. Inwiefern? Ich sag mal so, ein Coming Out ist für die meisten sowieso schon schwer genug. Ja. Und dann aber auch noch mit Vorurteilen, die man sowieso schon als behinderter Mensch hat zu leben. Mhm. Das heißt, es kommen zwei Punkte aufeinander. Und dann wird es natürlich noch sehr viel schwieriger. Mhm. Obwohl ich mir sage, was ist schwieriger? Die Situation jetzt, dass ich weiterhin so tue, als ob. Mhm. Oder dass ich zweimal eine Belastung eingehe. Das heißt, einmal ein Coming Out und einmal meine Behinderung. Und dass es dann vielleicht besser wird. Ich glaube, das Erste ist letztendlich schwieriger und letztendlich schlechter für deine Seele. Denke ich auch, ja. Würdest du denn das Verhältnis zu deinem Freund als ein Liebesverhältnis bezeichnen? Eigentlich schon, nur ich sag mal so, er ist für mich halt nicht der Traumpartner. Nein. Also an sich, es ist nicht der Mensch, wo ich im Prinzip, ich sag mal so, es ist, wenn man verliebt ist, wünscht man sich ja eigentlich, dass derjenige jeden Tag da ist, dass man sich jeden Tag sieht, hört. Und bei mir ist es halt teilweise so, dass ich also, wenn er sich, sag ich mal, ich sehe ihn eine Woche nicht, weil er viel arbeitet oder zwei nicht, dann bin ich im Prinzip ganz happy, weil es irgendwie halt nicht mein Bereich mehr ist. Mhm. Ne? Ich mag ihn zwar sehr und will ihn deswegen auch nicht verletzen. Und er weiß auch im Prinzip schon, dass ich etwas zu Frauen tendiere. Weil das habe ich ihm schon gesagt. Mhm. Da habe ich schon mal den Mut gefasst. Aber er weiß nichts von dieser heimlichen Liebe. Ja, das weiß er auch. Er meinte dann auch sehr gut, sag nur, wo die Frau ist und ich hole sie dir. Das hat er gesagt? Ja, das hat er gesagt. Das wundert mich jetzt. Ja, er sagt, wenn er mich halb haben kann, ist es ihm mehr wert, als wenn er mich ganz verliert. Und er verliert mich lieber an eine Frau halb, als an einen Mann. Ja. Aber ich weiß genau, dass wenn er mich verliert an eine Frau, verliert er mich ganz. Weil ich kann nur mit einem Partner zusammen sein, mit einem Menschen, nicht mit zwei. Also Nadine, ich möchte dich ermutigen, wenn du so empfindest, wie du es gerade beschrieben hast, und das scheint mir ja schon sehr von dir zu sein, du bist ja auch noch sehr jung und das ist ja auch nichts in dem Sinne verloren oder zu spät, dieses zu leben. Und ich möchte dir insofern auch Mut machen, weil ich weiß, es ist zwar eine doppelte Belastung für dich, aber die Zeiten haben sich ja Gott sei Dank schon etwas geändert, dass es nicht mehr so sehr schwierig ist. Ja, sicher, sonst würde ich wahrscheinlich überhaupt nicht drüber nachdenken. Genau. Und zum Zweiten gibt es natürlich auch in Schwulen- und Lesbenkreisen schon auch eine große Solidarität, auf die du dann unter Umständen auch bauen und hoffen könntest. Hm. Ja, ich sag mal, mit Schwulen hatte ich halt schon öfter Kontakt und komme auch wahnsinnig gut mit diesen Menschen zurecht, weil ich sie einfach klasse finde. Ja, Lesben habe ich halt einfach noch nicht kennengelernt, weil ich auch einfach nicht weiß, wo es hier in meiner Stadt, ich sag mal, es ist eine relativ kleine Stadt, überhaupt wüsste, wo ich da jemanden suchen kann. Ja, das ist natürlich auch wieder ein Problem, wo man wohnt, ne? Ja, und im Moment bin ich halt auf der Suche, dass ich vielleicht eine Zeitung finde, wo man halt irgendwelche Kontaktanzeigen aufgeben kann. Ja. Nur da habe ich bis jetzt noch keine gefunden, weil ich mich halt in dem Bereich auch nicht so auskenne. Ja. Aber obwohl ich auch sonst nicht so auf Kontaktanzeigen stehe, sag ich mal, aber es ist wenigstens ein Schritt. Und meine Mutter weiß es zum Beispiel auch, dass ich wirklich mehr auf Frauen stehe. Ja. Und sie sagt auch, ihr ist es lieber, ich werde mit der Frau glücklich, als dass ich mit meinem Tod unglücklich bin. Das ist genau der richtige Standpunkt. Ja. Liebe Nadine, ich wünsche dir wirklich ein sehr, sehr gutes Leben und viel, viel Kraft und Erfolg jetzt auch bei dem, was sich da in dir noch tut und was sich da auslebt. Ja, danke schön. Alles Gute. Und ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Michaela ist 25. Und ja, hallo Domian. Ja, das Thema heute ist ja Behinderte und Sexualität und ich wollte einfach mal darüber reden, wie die Leute einem manchmal so begegnen oder wie mir die Leute immer, also nicht Behinderte begegnen zu dem Thema. Du bist behindert? Ich bin behindert, ja. Was für eine Behinderung hast du? Ich habe Rheuma. Ja. Seit 24 Jahren. Und seit 24 Jahren? Du bist 25? Ja, immer 19 Monaten habe ich das bekommen. Das kann man so jung bekommen? Ja. Nun, klär uns mal auf. Viele Leute denken, naja, Rheuma, das ist nicht so schlimm. Alte-Leute-Krankheit. Ja, Alte-Leute-Krankheit oder zieht's mal ein bisschen in der Schulter und so. Erzähl mal. Ja, also ich habe eigentlich Rheuma überall in jedem Gelenk. Also Hände, Arme, Schultern, Beine, überall. Ich habe auch schon künstliche Gelenke seit 2 Jahren. Und welche Gelenke sind künstlich? Knie und eine Hüfte. Und eine Hüfte habe ich gar nicht mehr. Die konnten sie mir halt nicht mehr einsetzen. Das heißt, du sitzt im Rollstuhl? Genau. Mhm. Ja, also ich meine, durch die OPs lerne ich jetzt langsam wieder laufen, weil ich jetzt wieder mich mehr strecken kann und so. Aber das geht halt sehr langsam. Mhm. Wie macht sich diese Rheumaerkrankung denn so im Alltag bemerkbar? Gibt es da permanente Schmerzen? Ja, eigentlich schon. Also so einen Grundpegel an Schmerzen habe ich immer. Mhm. Den halte ich immer durch Medikamente so ziemlich unter Kontrolle, krieg viel Cortison halt. Und wie könntest du diese Schmerzen beschreiben? Ja, es weiß ich, es ist wie wenn man ganz schwer ist irgendwie. Man kann sich nur bis zu einer gewissen Grenze bewegen und weiter kann man dann einfach nicht mehr. Ist es ein stechender Schmerz, ein ziehender Schmerz, so ein bisschen wie Zahnschmerzen? Nee, Zahnschmerzen, nee. Also da würde ich jetzt sagen, leide ich mehr drunter unter Zahnschmerzen als unter Rheumaschmerzen jetzt zum Beispiel. Also kann ich schwer, ja, ziehen, das ich weiß nicht, kann man schwer beschreiben. Also, auf jeden Fall sind sie permanent da, ja, und sie sind im Prinzip im ganzen Körper auch präsent, die Schmerzen. Genau. Und du bist dann ja eigentlich so aufgewachsen, ne? Ja, du kennst es ja gar nicht anders. Ich kenne es nicht anders. Gibt es für dich, gab es denn mal Zeiten, wo du relativ schmerzfrei warst? Ja, also ich bin ja, es ist ja mit den Jahren schlechter geworden. Also sagen wir mal Grundschule, Realschule konnte ich noch laufen. Und dann so, wo ich dann später meine Ausbildung gemacht habe, saß ich dann im Rollstuhl drin. Mhm. weil es ist halt permanent schlechter geworden. Und ich habe dann auch Deformierungen und so. Und dann die Beine sind dann verkürzt halt, dadurch, dass ich mich immer weniger bewegt habe. Und dann ging es halt gar nicht mehr, ne? Ja. Naja. Also schmerzfreie Tage oder so sind für dich Illusionen? Weniger. Es ist morgens schlimmer. Dann ist man halt, die hat man die übliche Morgensteifigkeit und im Laufe des Tages wird es dann besser. Mhm. Ja. Jetzt hast du deine Krankheit beschrieben, jetzt kann man sich das auch vorstellen. Ja. Jetzt haben gerade alle gesagt, die bisher angerufen haben, das ist für sie überhaupt kein Problem, ihre Behinderung und die Sexualität. Was mich freut, aber auch wundert, weil ich kenne es auch ganz anders aus Briefen und Erzählungen. Ja, also ich meine, ich muss sagen, wie der Erste, ich glaube, der Ralf, der sagte ja, Sexualität ist für ihn genauso ein Thema für wie für Nichtbehinderte auch. Genau. Das ist bei mir genauso. Ich empfinde genauso wie andere auch. Also ich verliebe mich und ich habe auch mal den Wunsch, mit jemandem zu schlafen, aber wenn man so schwer behindert ist, wie du es jetzt von dir beschrieben hast, ist das ja auch nicht so einfach, mal zu arrangieren, ne? Ja, das ist ja das Problem und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich auch noch nie dazu gekommen, ne? Mhm. Also, weil die meisten Leute scheuen sich einfach davor, also jetzt die Männer, überhaupt mit mir was anzufangen, ne? Hast du den Eindruck, dass also dass Leute sogar, dass du denkst, die ekeln sich vor dir, die Männer? Ekeln nicht, würde ich sagen. Also einige haben mir schon gesagt, einer hat mal zu mir gesagt, also dich mit einem Mann im Bett kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Also das kommt dann zum Beispiel rüber oder dann war ich mal halt in einen verliebt und wir sind dann so ein bisschen näher gekommen und hat dann so ein bisschen rumgekuschelt und irgendwann hat er gesagt, nee, also er bräuchte doch wohl eine richtige Frau im Bett, also die sich besser bewegen könnte. Ne? Mhm. Das hat er dir im Bett gesagt? Ja, nein, also wir saßen da so am Sofa und so. Ja, nee, aber er hat es mir dann so gesagt. Ja. Ne? Und wie hast du das aufgenommen? Ja, ich habe ihm dann halt gesagt, dass das wohl nicht sehr, er sollte doch mal überlegen, was er da sagt. Also erst war es ein Schlag ins Gesicht irgendwo, erst im Moment. Ich wollte gerade sagen, das tut doch super weh, ne? Das stimmt. Also das ist nicht nur einmal passiert, das ist öfters passiert. Also du siehst den Leuten das direkt an, manchmal, wie die mich fragend angucken, weil ich rede über Sex genauso wie andere auch. Aber ist das denn nicht dann auch auf Dauer sehr frustrierend? Ja, sehr. Also zumal ich mit meinen Freundinnen zum Beispiel, die kommen mit ihren ganz normalen Sachen dann halt um die Ecke, wenn sie mal was erzählen von ihrer Beziehung und für mich ist das dann halt manchmal ziemlich schwierig, ne, weil ich kann da nicht viel zu sagen halt, ne, oder... Und könnte mir vorstellen, dass sich da auch schon eine ganze Menge sexuelle Sehnsucht aufgestaut hat. Oh ja, ne? Ja, sehr viel, ja. Hast du denn zumindest so mit dir selbst ein lockeres Verhältnis zu deiner Sexualität? Also oder nie so, dass es das läuft und es kein Thema? Das ist kein Thema, nee. Ja. Das mache ich schon seitdem, schon ziemlich lange. Also da habe ich auch keine Probleme mit. Mhm. Und da gibt es auch von Seiten der Krankheit keine Beeinträchtigung? Nein. Das ist nicht berührt, dieser ganze Komplex? Nein. Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Mann schlafen würde, dass ich jetzt nicht da die außergewöhnlichsten Stellungen machen ist kann. Klar, das kann er sich denken. Ja. Ich meine, und er muss natürlich wahrscheinlich dann auch behutsamer umgehen. Und sowas ist mir halt noch nicht begegnet. Mhm. Woanders, ne? Wenn du jetzt diese Erfahrungen gemacht hast, die alle eher negativ sind, ist ja so, wie stellst du dir so die nächste Zeit vor in dieser Sache? Genauso frustrierend wie die letzten Jahre eigentlich auch. Also ich meine, zumal ich auch nicht so viele Leute, ich komme nicht so viel raus, ist mein Problem. Ich lebe mit meinen Eltern auf dem Hof, kann kein Auto fahren, aufgrund, dass ich noch blind bin auf einem Auge. Mhm. Und und das ist halt so, ich bin halt immer angewiesen, auf Leute rauszukommen. Ne? Mhm. Und und dann lernt man halt selten neue Leute kennen oder man ist mal mit denen zusammen, also das sind dann meistens auch jetzt schon Pärchen oder Verheiratete. Ja, da läuft dann auch nichts mehr. Nee, da läuft dann überhaupt nichts mehr. Machst du irgendwas? Gehst du noch zur Schule? Studierst du oder? Nein. Ich habe eine Ausbildung gemacht in so einem Internat für Körper- und Lernbehinderte junge Leute und danach habe ich mir gedacht, jetzt mache ich meine ganzen OPs fertig, also Knie und was ich alles neu gekriegt habe und dann eigentlich ist es mein Wunsch mal so in so ein so betreutes Wohnen zu machen, weil ich möchte gerne von zu Hause weg. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es auch gar nicht gut, dann auch noch immer zu Hause zu wohnen. Ja, das ist es. Wenn du wegkommst, wie auch immer, betreutes Wohnen, gutes Stichwort, gibt es ja auch die Chance, eben dadurch auch andere Leute kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Ja, würde ich alles gerne, aber das ist alles sehr, gestaltet sich sehr schwierig halt. Ne? Also, woran liegt das? Sind das finanzielle Gründe auch? Teilweise, ja. teilweise erstmal das und dann bin ich mit meinen Operationen noch nicht ganz fertig und ich weiß es nicht. Es ist natürlich ein Riesenschritt. Ich meine nicht, dass ich Angst davor hätte. Ich war schon 3,5 Jahre weg in diesem Internat, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und es hat mir sehr gut gefallen. Also das hat mich auch enorm weitergebracht in meinem, ja, in meiner Selbstständigkeit irgendwo auch. Und ich bin selbstbewusst halt auch geworden. Ne? Michaela, ja. Ich würde dich gerne noch fragen, wenn man unter solchen Umständen aufwächst, auch mit einer solchen Belastung, einer körperlichen Belastung, dann gehen Eltern mit einem ja auch, so könnte ich mir das auch vorstellen, in besonderem Maße um. Bist du gar auch so erzogen worden oder hat man dir das irgendwie durch die Blume vermittelt, dass vielleicht so im Bereich Männer und Sexualität für dich eh keine große Zukunft gebacken ist? Ja, also ich muss sagen, meinen Eltern kann ich über dieses Thema eigentlich locker reden, aber erst jetzt so in den letzten Jahren. Ne? Also früher hat meine Mutter immer gesagt, lerne, mach deine Ausbildung, dann hast du später dein Auskommen und dann hast du was für dich. Und das, die Planung Partnerschaft kam jetzt gar nicht drin vor eigentlich, ne? Was mich allerdings mal sehr verletzt hat früher. Wollte ich sagen, weil wir alle sind so aufgewachsen, später hast du dann mal Kinder und sowas, ne? Deine Freundin später, deine Frau und so. Ja. Also solche Sätze sind bei euch gar nicht gefallen? Nein, gar nicht. Das macht es, glaube ich, auch noch schwerer, ne? Jetzt auch so ein Selbstverständnis zu bekommen in Sachen Sexualität und Partnerschaft, wenn man gar nicht damit aufgewachsen ist. Ne? Ich meine, mittlerweile geht es, also ich rede jetzt mal von meiner Mutter aus, mit meinem Vater kann man ja auch überreden, aber mit meiner Mutter rede ich mehr darüber und sie ist jetzt insofern schon mal, ich glaube, sie kann sich schon eher vorstellen, dass ich jetzt mal vielleicht mal einen Partner kriegen könnte, aber dann natürlich heißt es dann wieder, aber schaff dir bloß keine Kinder an und ich meine, das geht, ist klar für mich. Also das ging das körperlich auch gar nicht? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, habe ich mich noch gar nicht so informiert, habe ich mir eigentlich noch nie so Gedanken darüber gemacht. Hättest du einen Kinderwunsch? Hast du einen Kinderwunsch? Ja, jetzt, wo ich das so im Bekanntenkreis mitkriege, vielleicht schon mal eher, aber ich habe irgendwo immer das Gefühl, dass ich dem Kind einfach nicht gerecht werden könnte, weil ich halt selbst viel auf Hilfe angewiesen bin und Was meinst du, wie viele Behinderte, teilweise schwerbehinderte Leute Kinder haben, denen es wunderbar geht und den Behinderten es dann auch wieder gut tut, halt ein Kind zu haben. Ja. Das ist gegenseitig dann halt eine tolle Sache. Und ich weiß es ist nicht. Ist auch noch ein bisschen früh, da kannst du ja noch drüber nachdenken. Erst muss mein Mann her, ne? Ja, das ist es, ja. Michaela, ja. Schön, dass du durchgekommen bist. Ja, bin ich doch mal froh. Alles Gute. Danke, dir auch. Bis irgendwann mal. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. 1.35 Uhr, 34 Sekunden, kleine Pause. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln, zu hören im Radio bei 1Live und zu sehen im WDR Fernsehen. Heute Nacht heißt unser Thema Behinderung, Behinderte und Sexualität. Und ich möchte, und habe es gerade ja auch schon getan, mit Betroffenen reden und frage euch, welche Probleme ihr habt wegen eurer Behinderung in Sachen Sexualität, welche Wünsche ihr habt oder ob ihr überhaupt Probleme habt. Wir haben es gerade ja auch ein paar Mal gehört, dass einige gesagt haben, das ist für uns das Allernormalste von der Welt, was ja auch toll ist. Aber leider trifft es nicht für alle zu. 0130 2911, so könnt ihr uns erreichen, kostenfrei. Oder ihr könnt uns auch faxen unter 0130 11 51 22. Und weiter geht's mit Klaus und der ist 26 Jahre alt. Grüß dich, Domian. Ja, hallo, Klaus. Ja, ich habe kein Problem damit. Ich leiste Hilfestellung beim Sex, wenn Behinderte Sex machen wollen. Und zwar bin ich ich auf den Trichter gekommen. Ich habe als Zivildienstmeister gearbeitet, ja, und hatte einen MS-Kranken betreut. Der war auch älter wie ich. Ein MS-Kranken? Mhm. MS-Kranken, ja. Multiple Sklerose. Ja. Und ja, und der hatte nun eben ein Problem, dass er sein Wasser nicht halten konnte. Und da habe ich ihm dann mal so den Vorschlag gemacht mit dem Urinal. So ein Kondom ist das vorne, wo man so einen Beutel ranhängt, wo der Urin sich sammeln kann. Ja. Und ja, und da ist mal eben passiert, dass eben er eine Erektion bekommen hatte und ich mit ihm auch sehr gut konnte. Und dass ich dann auch mal so Punkt 6 hatten wir uns dann auch offen drüber unterhalten. Und dann habe ich ihn auch mal gefragt, ob er denn überhaupt den Wunsch hätte, mal Sex zu machen. Ja. Und jedenfalls, er hat es dann auch bejaht. Und dann hatte ich auch eben für ihn eben ein Callgirl besorgt. Mhm. Und er hatte dann auch seinen Spaß gehabt. Und jedenfalls war es dann eben bei ihm in der Gruppe gewesen. Und man spricht ja dann da auch so mal offen unter den Männern so. Mhm. Und er hatte mich dann auch gefragt, ob er auch das, was ich jetzt gemacht habe, mal eben öffentlich auch sagen könnte dort. Und dass du ihm einen ihm geholfen habe, dass er eben sein natürliches Leben, ja, eben, ja, sein Sexleben da ausleben konnte. Und jedenfalls habe ich dann auch zugesagt. Und dann kam dann auch ein MS-Kranker, der saß auch im Rollstuhl, ja, und hat eben auch Spastiken und sowas gehabt, so dass ich sage, er ist auch nicht gelaufen, gar nichts. Er brauchte wirklich Hilfe, ins Bett legen und das alles. Und der hatte mich dann gefragt, ob ich ihm helfen könnte. Er hatte eben auch aus der Gruppe, sie saß auch im Rollstuhl, ob ich ihm eben beim Sex helfen könnte. Was bedeutete das dann? Richtig, Hilfestellung, das heißt, die ausziehen, auch vorbereiten und das alles. Und jedenfalls, und ich war auch dann am Überlegen, und ich hatte mich dann auch mal mit einem Freund unterhalten gehabt, mhm, darüber. Und das war auch dann so die Zeit, und da kam dann das auch gerade so mit Holland rüber, dass das in Holland ja auch schon gang und gäbe ist. Ja. Da wird Hilfestellung geleistet. Und das war eigentlich so dieser Kick. Und ich habe gesagt, ich mache es. Ja. Und ich mache es auch heute noch unentgeltlich. Jetzt muss ich gerade mal fragen, was hast du denn dann konkret gemacht? Zum Beispiel, eben, ich habe ihn mitgenommen. Ich musste, brauchte ja eben Hilfe für. Ne, und da hat dann der Freund auch gesagt, Mensch, das ist eine gute Idee eigentlich. Und wir haben es eigentlich erst so als Witz gedacht. Wir haben gesagt, gut, wir machen es. Wir haben ganz schön geschwitzt, muss ich auch dazu sagen. Wohin hast du ihn mitgenommen? Zu demjenigen, der uns eben mich gefragt hat, zu den Behinderten. Ja. Und da war auch, der hat mit der... Und da kam auch eine Frau dazu dann? Nein, die wohnten zusammen. Die hatten auch eine Betreuung dort gehabt. Ne? Mhm. Da hat sich dann eben die Tante drum gekümmert, aber die hatten eben auch... Moment, und diese Frau war auch behindert? Die war behindert. Ach die so. Hat auch MS. Die hat Was? Auch MS. Verstehe und, ich. Und du warst quasi der Mittelsmann zu ich den war, beiden. Ich war eigentlich in dem Moment... Du hast den beiden geholfen, dass sie einen Geschlechtsverkehr haben konnten. Genau. Jetzt muss ich natürlich fragen, wie macht man das? Also die beiden waren so schwerst behindert, dass sie sich selbst überhaupt nicht bewegen konnten, großartig. Ja, man musste gut ein bisschen noch zu. Die hatten Kraft in den Armen, so dass sie sich auch mal mithalten konnten. Die konnten schon so, ja, wie schwer zu erklären, eben... nicht richtig mithelfen, man musste eben mal nehmen, die konnten sich ja mehr festhalten, wenn ich sie ins Bett gesetzt habe, mhm, und auch ausgezogen habe und ja, und dann eben jedenfalls Vorbereitung bei ihm und eben auch die Hand führen, wenn er sie gestreichelt hat. Mhm. Ach, er konnte seine Hand auch gar nicht alleine bewegen. So alleine schon, aber eben durch die Spastik ist es ein bisschen schwerer, ja, geworden. Man hat dann eben mit auf dem Bett gekniet und hat wirklich Hilfestellung geleistet. Und das heißt ja auch, dass er jetzt seinen Penis nicht alleine einfügen. Das habe ich gemacht. Das hast du dann gemacht. Das habe ich gemacht. Wir hatten Handschuhe an, wir haben auch die Handschuhe eben mit Gleitmittel versehen. Man will denen ja auch nicht wehtun. Wer ist jetzt wir? Eben mein Freund und ich. Ihr habt also zu zweit, die ganze zu zweit. Aktion waren dann vier Leute. Ja, ja, genau. Und zu viert das dann gemacht. Einer links, einer rechts mit auf dem Bett, dass eben wir mit helfen konnten, wenn die eben... die haben dann auch was gesagt, mhm, und wir haben eigentlich so weit, es ist Schwerstarbeit, muss ich echt dazu, mhm, sagen. Jetzt wird das natürlich viele Leute, die von so etwas noch nie gehört haben, sehr befremden. Ich denke mal, dass so etwas auf jeden Fall völlig in Ordnung ist, wenn das von den Behinderten gewünscht ist, mhm, und wenn das die einzige Möglichkeit ist, halt auch Sexualität zu erleben. Mhm. Und ich habe auch Respekt vor den Leuten, die das dann machen. Weil ich könnte mir vorstellen, jetzt auch an dich jetzt gefragt, dass das schon auch eine sehr schwere Aufgabe ist. Ja, klar. Also ich meine jetzt nicht körperlich schwer, sondern das ist... auch geistig. Wir haben uns anschließend wirklich beim Bier noch hingesetzt, ich mich mit meinem Freund, und wir haben uns richtig erstmal darüber unterhalten, was da überhaupt los gewesen ist in dem Moment. Hast du dich und dein Freund währenddessen, war euch das auch unangenehm? Habt ihr euch auch geschämt währenddessen? Ja, habe ich. Habe ich echt. Es war wirklich schwer. Ich muss auch sagen, in erster Zeit ihn gar nicht so richtig in die Augen gucken. Aber wir haben den doch irgendwo, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, man hat sich dann mal drüber unterhalten. Ich habe dann irgendwo doch diesen Schritt gewagt. Ich habe ihn mal gefragt, ob das überhaupt in Ordnung gewesen ist, was ich da jetzt geleistet habe. Und er war auch zufrieden gewesen. Aber wahrscheinlich ist für ihn das auch eine sehr schwierige Situation oder für die beiden Behinderten gewesen. Ja. Ich würde spontan erstmal sagen, vielleicht auch erstmal eine demütigende Situation, oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Aber letztendlich aber auch gewollt, um halt das auch zu erleben. Genau. Ging das denn so weit, dass, also um zum Orgasmus zu kommen, bedarf es ja nur einiger Bewegungen und... Die haben wir eben gemacht. Die habt ihr auch gemacht. Wir, einer links, einer rechts, wirklich eben hinten am Po mit angefasst haben und haben eben diese Bewegung gemacht, dass der Penis eben bewegt wird, dass eben es auch zur Erektion bei ihm kommt und zum Samenerguss. So richtig, ich muss sagen, die Frauen eben, das ist dann eben so das Problem. Da haben wir dann auch gesagt, dass wir das nicht wollen, eben so eben Vorarbeit leisten. Dass wir die Frau aufs Trab bringen. Weil das ist irgendwo, machen würden wir es gerne oder so, aber es ist schwierig. Das ist eine Hemmschwelle, die muss man erstmal überschreiten. Dann wäre es vielleicht auch schlau, wenn da eine Frau bei wäre. Ja. Jetzt hast du anfänglich gesagt, dass du das als Zivildienstleistender gemacht hast und heute immer noch? Ja, unentgeltlich. Das ist irgendwo, ich denke mir, das ist eine Einstellung von mir. Ich sage mir, was können die dazu, dass die Menschen krank sind. Nun gibt es sicher den einen oder anderen skeptischen oder vielleicht auch sehr skeptischen Zuhörer jetzt oder Zuschauer, der sagt, der Klaus, galt sich daran auch auf. Nee, würde ich nicht sagen. Im Gegenteil, ich muss sagen, manchmal ist mir eher schlecht. Weil ich sitze manchmal hier und dann bin ich manchmal überlegen, was machst du da eigentlich? Das überlege ich mir heute noch. Irgendwo ist es Routine geworden, man wird routiniert. Das muss man dann auch immer so aufpassen, dass man nicht zu doll routiniert wird, weil da kann man dann auch wieder Fehler machen. Man muss schon so ein bisschen die Gedanken frei haben, aber wenn ich fertig bin, irgendwo, ich fühle mich zwar, auf der einen Seite hat man was Schönes gemacht jetzt für denjenigen, aber auf der anderen Seite habe ich mich denn doch irgendwo schlecht gefühlt. Weil man ist ja doch irgendwo in eine Privatsphäre eingedrungen. Ja, aber wie? Ne? Die man doch nicht macht, normalerweise. Ne? Und deine Motivation, das zu machen, ist Nächstenliebe, Freundlichkeit. Ja. Hast du dann so einen ganzen Stamm von Leuten um dich herum, die dich dann anrufen und sagen, hier, würdest du das bitte für uns machen? Nee. Nur so bei uns im Umkreis, eben auch aus dieser MS-Gruppe, weil ich auch eigentlich die Leute kenne mittlerweile. Meine Ärzte kennen. Wie viele Kunden hast du? Wie viele Kunden? Ja. Sind es fünf? Fünf, ja. Fünf Pärchen und du machst das immer mit einem zusammen? Immer mit dem einen und demselben. Mit dem einen, ja. Das heißt, also ihr braucht immer zwei Leute für ein Pärchen. Ja. Und wir beide machen das auch alleine. Wir haben auch nichts jetzt, dass wir gesagt haben, hier, wir nehmen noch ein paar mehr mit in die Runde. Das wollten wir gar nicht. Weil das denke ich mir doch. Und ihr kennt diese Leute ja nur auch schon lange, gehe ich mal voraus, ne? Ja. Wurde denn dann so im Laufe der, wie viele Jahre läuft das jetzt schon so? Viereinhalb Jahre, ist eine lange Zeit. Ja. Wurde denn dann irgendwann auch mal, oder heute wird da ganz offen drüber geredet mittlerweile? Ja, man guckt sich ganz anders in den Augen. Man lacht hinterher noch, denn wohl mal als Gag kann ich nur sagen, dann haben wir sogar eine Flasche Sekt dabei und anschließend wird die noch geköpft. Wird das Ganze begossen dann? Ja. So ähnlich, wie eine Feier eben. Und du hast auch den Eindruck, dass das bei den Behinderten absolut okay ist? Ja. Die rufen euch ja an dazu, ne? Und bitten euch darum. Oder wir vereinbaren sogar auch schon den Termin und sagen, ist in Ordnung, dann kommen wir wieder. Weil ich denke mir, wir lassen sogar ein- bis zweimal in der Woche. Das ist für uns komplett in Ordnung. Wir sind beide berufstätig. Und ich meine, man muss dann irgendwo doch schon mal auch die Zeit mal ein bisschen sehen. Man will ja auch ein bisschen Freizeit noch haben. Hast du eine Freundin? Ja. Und das ist für die auch okay, wenn du das machst? Erst hat sie gedacht, ich verarsche. Ja. die sagte, ich mache mir jetzt einen Witz oder sowas, einen schlechten Witz. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, sage ich, das ist kein schlechter Witz. Mhm. Und ich habe ihr das eben jedenfalls erzählt, dass ich das mache. Und dann eben Punkt, Schluss. Weil ich denke mir, das, was wir machen, wo wir es machen und wie wir es machen, denke ich mir, das finde ich irgendwo, das geht sie nichts an. Ja, das ist dann auch schon eine ganz diskrete Sache zwischen euch vier Leuten, die dann so dabei ist, sind. So ja. Und sie akzeptiert es auch. Ja, sie muss es akzeptieren. Mhm, das habe ich ihr auch ganz am Anfang gesagt, das muss sie akzeptieren. Also ich sage nochmal, das klingt natürlich, wenn man das noch nie gehört hat, befremdlich, aber dennoch finde ich das durchaus richtig, wenn das im gegenseitigen Einverständnis passiert, dass es gut ist und richtig, dass man so etwas macht und dass Leute auch dazu bereit sind, es zu machen. Mhm. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ich bedanke mich auch. Ne? Tschüss. Ciao. Gut, tschüss. Ciao. Martin ist dran, 22. Ja, hallo Domian. Guten Morgen, Martin. Ja, guten Morgen. Bist du selbst behindert? Ja, ich sitze im Rollstuhl seit meinem 15. Lebensjahr. Und was ist da passiert? Ja, ich habe seit meinem 5. Lebensjahr, das ist also eine Erbkrankheit, eine Muskelatrophie. Und das heißt also, ich verliere ständig Muskelkraft. Mhm. Werde also langsam, aber sicher schwächer. Mhm. Und am ganzen Körper? Ja, am ganzen Körper. Und es ist also so, dass ich auf meinem ganzen Körper auch noch Gefühl habe. Also nicht, dass irgendwie jetzt die Beine tot sind oder Arme tot sind. Also es ist wirklich einfach nur ein Schwächerwerden. Mhm. Also Beine, die Muskeln nehmen ab, die Beine sind ganz dünn wahrscheinlich. Ja, richtig, genau. Ja. Und hast du denn noch genug Kraft, den Rollstuhl mit den eigenen Händen zu bewegen? Nee, ich habe einen Elektrorollstuhl. Aber das andere ging schon gar nicht mehr. Sagen wir mal so, das andere wollte ich gar nicht mehr. Mhm. Weil ich bin irgendwie ein Mensch, der, ich weiß nicht, ich bin ein kontaktfreudiger Mensch, ja. Und ich hätte, wir wohnen hier auf dem Land zu Hause und wir sind also 4 Kilometer von der Stadt weg. Und dass ich dann immer mit dem Handrollstuhl so dahin gejoggert wäre, also das wäre ein bisschen weit gewesen. Mhm. Andererseits habe ich mir gesagt, ich will einen Elektrorollstuhl haben. Ich habe mir den so ein bisschen aufgepeppt. Ich habe einen Recaro-Sitz hier dran, mit elektrisch verstellbar und alles. Und, ein Rallye-Rollstuhl. Ja, so ungefähr. Aber also du kannst die Arme so alleine bewegen? Das geht noch? Kannst ja, du, richtig, also genau. Essen und so kannst du alleine? Kann ich alles noch alleine, klar. Ja. Ich brauche halt bei bestimmten Sachen halt Hilfe beim An- und Ausziehen, dass mich jemand aufs Bett setzt und so weiter. Kannst du alleine aufs Klo? Ja, wenn mich jemand draufsetzt und dann kann er wieder gehen. Also das hat sich dann, es ging alles mal viel besser. Nur mit der Zeit, wie gesagt, es wird immer weniger. Ne? Mhm. Und welche Perspektive hat diese Krankheit? Ich meine, wenn ich das ganz genau betrachte, es hat ja alles irgendwie ganz gut angefangen gehabt. Ja, ich meine, ich war damals im Tischtennisverein und alles und seit das mit dem Rollstuhl kam, es ging einfach nur bergab. Mhm. Mein Arzt hat mir also gesagt, ich könnte 70 werden, ich könnte aber auch nur 40 werden. Mhm. Ja. Und du hast aber schon den Eindruck, dass es wirklich immer weiter bergab geht und dass es nicht immer still steht. Nee, im Moment habe ich den Eindruck, dass es still steht. Weil ich bin im Moment sehr engagiert und ich tue auch für Behinderte was. Mhm. Ich plane und mache und versuche Behinderten zu helfen. Martin, jetzt zu unserem Thema. Ja, dazu kann ich nur so viel sagen. Also vom Sexuellen her habe ich eigentlich keine Probleme gehabt, niemals. Mhm. Ich habe also sehr, sehr früh schon angefangen, mich für Frauen schon immer zu interessieren. Mhm. Ich war da auch immer hinterher. Ich habe mit 5, glaube ich, meine allererste Freundin gehabt. Mit 5 Jahren? Ja, und mit 6 meinen allerersten Kuss. Und ich glaube, so mit 10 bin ich mit der ersten Freundin schon auf dem Klo verschwunden. Aha. Das ging alles irgendwie ratzfatz. Ja, gut, da warst du ja auch noch ganz fit. Wurde es dann schwieriger, als deine Krankheit begann? Ja, auf jeden Fall. Es wurde schwieriger, weil ich meine, bestimmte Bekannte haben sich von uns abgewendet, als sie gemerkt haben, dass ich im Rollstuhl kam. Die haben sich also nie wieder bei uns gemeldet. Wenden sich dann die Frauen oder haben sich die Mädels auch von dir abgewandt? Also die ich vorher kannte, nicht, nein. Ich war ja wie ich gesagt habe, ich habe eine Erbkrankheit, ich hatte eine Behinderung vorher schon. Ich war vorher gehbehindert. Ach so. Ja, und ich war also vorher schon auf einer Sonderschule. Mhm. Und deswegen, ich bin also mit Behinderten groß geworden, im Prinzip. Ich kenne das also alles genau. Wir waren damals wie eine große Familie. Hast du im Moment eine Freundin? Nein, im Moment nicht, aber das hat auch alles irgendwie seinen Grund. Also es geht darum, ich habe mich 1993 hatte ich mich verlobt gehabt. Ich habe also jemanden getroffen. Ich hatte also vorher auch ganz, ganz viele nicht behinderte Freundinnen. Mhm. Und wo lernst du, wenn ich im Zwischenfrage, wo lernst du die Frauen kennen? Das kommt ganz spontan. Also wenn ich jemanden sehe, die mir gerade gefällt, dann ich lasse mir immer was einfallen. Ich meine, du sprichst dann an. Ja, aber nicht einfach so plump, nicht so einfach doof, so nach dem Motto, dass sie jetzt denken könnte, was will denn der von mir? Weil es ist halt mit den Vorurteilen, wie die Nadine vorhin schon sagte. Ja genau, ich wollte gerade sagen, die Nadine hat die hat eben üble Erfahrungen gemacht, ne? Mit ja, aber die drei Vorurteile, die stimmen schon. Also die stimmen schon. Hast du denn auch so üble Erfahrungen mit Frauen gemacht, die dann letztendlich sagen, letztendlich durchblicken ließen, dass sie doch lieber einen normalen, gesunden Mann hätten? Ja, hatte ich auch schon gehabt. Ich hatte also schon komplett, also ich musste das den Leuten immer auf die Nase ziehen, den Frauen. Hatte ich also auch schon, dass man mir gesagt hatte, ich kann mir also nicht vorstellen, mit dir Sex zu machen. Ich kann mir das vorstellen, dass das geht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja. Ich habe gesagt, ich könnte es dir von jetzt auf gleich sofort beweisen. Ist mir egal, ja. Aber so weit kam es dann meistens gar nicht. Aber das waren dann auch meistens wirklich Frauen, die, ich sag mal so, die sahen dann wirklich wunderbar aus, die hatten wirklich eine Top-Figur, da habe ich mich dann wirklich an die falschen Frauen gehängt, weil als Rollstuhlfahrer kann man solche Frauen nicht halten. Aber du, ja, gibt es besondere Frauen, an die man sich als Rollstuhlfahrer wenden muss? Nein, nicht unbedingt, nein. Es hängt ja ganz einfach davon ab, wie man auftritt. Das ist das Wichtigste überhaupt, ja. Das Selbstvertrauen muss da sein, man das darf gleich sein. Ja, richtig. Man darf nicht gleich nach dem ersten Korb aufgeben. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn es dann wirklich so weit kommt, dass man so weit ist, dass man mit einem Partner schlafen will und so weiter, dass man dann auch irgendwie die Hemmschwellen, erstmal seine eigenen Hemmschwellen abbaut und dann vor allen Dingen, das ist nur viel wichtiger, die Hemmschwellen des Partners. Denn das ist das Gegenteil, also bei Nichtbehinderten, wenn die Sex haben, da ist diese Hemmschwelle nicht. Zumindest nicht so stark. Bei behinderten Menschen und nicht behinderten Menschen, wenn die miteinander schlafen wollen, dann ist das also ein sehr, sehr großes Problem am Anfang. Wie hilfst du denn einem Nichtbehinderten, seine Hemmungen abzubauen, einer Frau jetzt, die mit dir ins Bett geht? Das kann ich dir ganz genau sagen. Ich meine, ich kann das, wenn ich das so genau sehe, meine letzte Freundin, die ich hatte, also mit der ich auch verlobt war und so weiter, meine richtig große Liebe war das im Prinzip eigentlich, ja. Das war eigentlich die richtige. Und als ich mit ihr das erste Mal geschlafen habe, also die hatte am Anfang total die Berührungsängste mir gegenüber. Das war auch ein sehr, sehr großer Kampf. Ich musste also immer um meine Freundin kämpfen. Wie hast du ihr diese Berührungsängste genommen? Eigentlich durch Gespräche vorher, dass ich ihr zeige, dass du das gezielt angesprochen hast. Ich hab ihr ganz dumm einfach gesagt, ich meine, wir waren ja schon zusammen. Mhm. Es musste irgendwie passieren. Ohne Sex ist eine Beziehung, auch für einen Behinderten, es ist irgendwie. Also dieses Thematisieren ist natürlich schon der richtige Weg. Ja, und ich hatte ihr so gesagt gehabt, ich sag dazu, ich kann nicht laufen, ich bin schwächer als die anderen. Mhm. Ich sag, aber ich habe Gefühle, ja. Mhm. Ich habe Gefühle, ich sag, ich kann dir auch Gefühle vermitteln, ja. Ich habe also, wenn ich erstmal liege, dann ist das für mich überhaupt kein Thema. Ja. Ich kann eine Frau befriedigen und es hat also auch dann wirklich geklappt, die Gespräche vorher und das, was danach folgte, ja, das war also dann total im Einklang, das war überhaupt kein Problem mehr. Und ich habe also, als ich mit ihr zusammen war, da war es eben halt so wirklich, wir hatten bestimmt 3-4 Mal am Tag Sex und zwar jeden Tag. Martin, im Großen und Ganzen ist es für dich kein Problem. Nein, überhaupt nicht. Und ich hoffe, dass es so bleibt. Ja, danke. Alles Gute. Jo, danke. Bye, bye. Gut, tschüss. Jetzt ist noch die Miriam dran und die ist 21. Ja, hi. Hallo, Miriam. Haben wir nicht mehr so lange Zeit, aber schön, dass wir uns noch haben. Ja, doch. Hätte ich nicht damit gerechnet. Du bist auch behindert? Nein, ich bin nicht behindert. Du hast aber trotzdem angerufen. Ja, genau. Und zwar aus dem Grunde, ich hatte eine One-Night-Stand mit einem Nichtsehenden. Und ich muss sagen, ich habe vorher immer Angst gehabt, mit Männern zu schlafen. Ich habe es immer wieder ausprobiert und habe einfach nie dabei was empfunden und habe eigentlich schon ganz, ganz fest angenommen, dass ich absolut lesbisch wäre. Weil du nichts empfunden hast mit den Männern. Genau. Ja. Und das ist ganz, ganz komisch zu erklären. Und dann gab es diese Nacht mit dem blinden Mann. Ja, genau. Ja. Und den hast du angesprochen oder wie seid ihr in Kontakt gekommen? Also es war so, ich habe mal auf einer Telefonline telefoniert und da habe ich jemanden kennengelernt. Und wir haben über 24 Stunden geredet. Ja. Und dann hat er mir irgendwann mal verklickert, dass er blind ist. Und da habe ich gesagt, das ist nicht schlimm, das hindert mich jetzt auch nicht, mit dir zu treffen. Und das ist für mich überhaupt kein Problem. Und er war dann erstmal total verblüfft und Dann habt ihr euch getroffen? Dann haben wir uns getroffen und irgendwann kam es dann auch zum Sex. Nicht mit ihm, sondern mit seinem besten Freund. Ach, mit seinem besten Freund, der aber auch blind war. Genau. Und wie war das? Also es war sehr, sehr, sehr schön. Also ich habe, ich hatte erst Angst, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Mhm. Aber ich wollte es einfach auch in dem Moment. Ja. Hast du dann mit diesem Mann, mit diesem blinden Mann, zum ersten Mal richtig was Schönes und Tolles sexuell empfunden? Ja. Ja. Das erste Mal richtig schön und toll. Ja. Hast du dich verliebt in ihn? Verliebt ja doch schon ein kleines bisschen. Ja. Läuft die Sache noch? Nicht mehr. Jetzt gibt es einen anderen. Aber der sieht auch nicht. Aha. Ist das wieder ein Freund von dem wiederum? Nein. Den habe ich wiederum ganz, ganz anders kennengelernt bei einem Torballtraining. Und das ist jetzt Zufall oder wie kommt das? Durch das Torballtraining bin ich reingekommen und durch. Nee, ich meine, dass es wieder ein Blinder ist. Ist das Zufall oder hast du jetzt gezielt gesucht? Nein, das war Zufall. Ja. Und ich bin auch glücklich. Ja. Und du meinst jetzt nicht mehr, dass du lesbisch bist? Nein. Jetzt sage ich strikt einfach, ich bin bi. Du bist bi. Ja. Und das hat ja auch viel Spaß gemacht mit den Männern, mit dem blinden Mann oder mit den blinden Männern. Ja. Und in diesem Fall hat die Behinderung die hat alles andere als gestört. Im Gegenteil, die war wahrscheinlich sogar von Vorteil. Ja. Ne? Und hat dir eine gute Erfahrung gebracht. Genau, und mich total glücklich gemacht. Ja, wunderbar. Meine Liebe, Miriam, alles Gute. Ja. Bye, bye. Bleib so gut wie in deiner Sendung, wie du jetzt bist. Danke. Und darf ich noch jemanden grüßen? Ganz ausnahmsweise, weil wir am Schluss sind. Ich grüße meinen Bruder Ralf an der Tankstelle. Ralf an der Tankstelle? Ja. Grüße ich auch Ralf an der Tankstelle. Tschüss Miriam. Ciao. Tschüss. In der Technik, heute Nacht Hans Jung Wilde. Und wir sehen und hören uns hoffentlich morgen Nacht wieder. Um Punkt 1 hier auf 1 Live und im WDR Fernsehen. Offenes Talkradio morgen Nacht. Bye, bye. Ciao.